mein Neck. Zeig mir deinen Polo, Hoodie oder du hast keinen Swag. MCM, Berg gefüllt mit Speed und Marihuana. Homes, ich bin ein Gangster-Boss, komm hier nicht mit Karma. Und ähnlich wie ein Lama spit ich auf den Beat hier. Ich fleisch auf die Bitches und ich rede nicht von K4. Ich komme mit C4, Choppers und einer Gun an. Die Bitch zieht meinen Fendi-Gürtel und sie lässt mich ran dann. Denn ich bin ein junger, reicher Wigger, junger, reicher Wigger, junger, reicher Wigger, junger, junger, reicher Wigger, junger, junger, reicher Wigger, junger, junger, reicher Wigger, junger, junger, reicher Wigger, junger, junger, reicher Wigger, Wigger. Rote Cops und Dirty Sprite, denn die Boys sind immer breit. Hustensaft, Jüngling, ist flyer als ein Flight. Alles ist alright, Player, denn wir sippen Hustensaft. Sippen Hustensaft, auch wenn keiner Husten hat. Seven up im Double Cup, Face in meinem Juicy J. Die Kappe match das Shirty, Bitch. Ich bin stupid Fruity, ey. Ich bin fresh wie Deus Kai, fresher als Five Guns. Ich bin auf der Straße, nicht mit einer, sondern Five Guns. Die Boys hinterm Hood, Corner am Ballen. Du musst mit der U-Bahn fahren, ich kann ein Taxi callen. Ich mach mir keine Sorgen, weil die Geschäfte laufen. Wir sind das Weed am Rauchen, Drogen am Verkaufen. Ich kann hier alles kaufen, Louis Vuitton Tees. Du fragst nach Autogrammen, wenn du diesen Dawn siehst. Wir sind Hotte Waker, du bist nur ein Lottospieler. Und ich mache grüne, lila Euro, doch mal Dollar lieber. Denn ich bin ein junger, reicher Waker, junger, reicher Waker, junger, reicher Waker, junger, junger, reicher Waker, junger, junger, reicher Waker, junger, junger, reicher Waker, junger, junger, reicher Waker, junger, junger, reicher Waker, Waker. Ich geb keine Fuck Waker, denn ich bin kein Fuck Waker. Bucket Tests und Goldketten, das ist was ich hab, Waker. Und weil wir das Weed burnen, sind die Boys im Upturnen. Doch wir müssen weiter hustlen, denn ich will das Grab earnen. Muss ich mit das Grab föhnen, weil ich Lust habe. Ich bin ein Rich Guy, weil ich teuren Schmuck trage. Weil ich den Crispy Look habe, geben Bitches Head Boy. Ich bin kein Sad Boy, denn ich hab ne Flat Boy. Bad Boy Attitude, Homeboy, denn es geht uns gut. Ich bin ein übertrieben Richer Swagger Player Flyer. Du verteilst die Flyer, Dude, weil du es nicht geschafft hast. Du willst eine Bitch klären, doch sie sagt, lass das. Wenn du kein Geld machst, will keiner mit dir reden. Homes, mach dein Business oder nimm dir das Leben. Ich bin ein junger, reicher Wigger, du bist nur ein Uni-Streber. Ich kann mir die Drugs kloppen, du smokst nur den Flüssigkleber. Denn ich bin ein junger, reicher Wigger, junger, reicher Wigger, junger, reicher Wigger, junger, junger, reicher Wigger, junger, junger, reicher Wigger, junger, junger, reicher Wigger, junger, junger, reicher Wigger, junger, junger, reicher Wigger, Wigger. Treffen bei McDonald's oder KFC im Rari. Ich komme zur Party im Styrofoam die Mali. Und ich sippe Capri, Sonne mit Promethazin. Guck das Shirty an, ich bin auch mit Lean Clean. Wir sind Hot Boys und wir ticken Stoff Mois. Ich bin ein Hood Billionär wie Ricky Ross Boys. Top Preis für dich, wenn du unser Zeug kaufst. Du willst sein wie wir, hä? Dann heul doch, ich hab einen Versace Scarf. Denn ich bin ein Pretty Boy. Ich bin nicht Pretty Boy, doch cruise durch die City Boy. Mit einem Maybach, du bist eine Gay Fag. Ich bin den Joint am Drehen, so wie einen Beyblade. Das ist kein Joke, Mann, und ich baue Dope an. Plus ich toste Hater drin in meinen Toastern. Ich bin nicht Future, doch ich bin nicht Future. Das ist kein Lollipop, doch du bleibst ein Lutscher. Denn ich bin ein junger, reicher Wigger, junger, reicher Wigger, junger, reicher Wigger, junger, junger, reicher Wigger, junger, junger, reicher Wigger, junger, junger,